Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. In den Jahren zwischen 1905 und 1913, in Robert Walsers Berliner Zeit, im Gegensatz zur Bieler Zeit oder der Berner Zeit, die allesamt Lebens- und Arbeitsphasen des Schweizer Schriftstellers beschreiben, entstanden unter anderem seine Romane »Die Geschwister Tanner«, »Der Gehülfe« und »Jakob von Gunten«. Die Berliner Zeit wird als Walsers realistische Phase definiert. Die Geschichten basieren auf Alltagsbeobachtungen, auf der Schilderung kleiner Begebenheiten, die sich zu existenziellen Problemen aufbauen. Den Roman Jakob von Gunten, den wir in einer Hörspielbearbeitung bringen, schrieb Walser 1909. Er erschien im Verlag Bruno Kassierer. Der zuständige Lektor damals übrigens Christian Morgenstern. In Jakob von Gunten beschreibt Walser eine Dienerschule, das Institut Beniamenta. Der aus einem aristokratischen Elternhaus stammende Zögling Jakob muss in dieser ziemlich heruntergekommenen Anstalt lernen. Den wenigen Schülern stehen Lehrkräfte gegenüber, die sich anscheinend alle in einer Art Tiefschlaf befinden. Nur Fräulein Beniamenta, die Institutsleiterin, weckt Jakobs Interesse. Ziel des Instituts ist es, die Zöglinge im perfekten Sich-Klein-Machen auszubilden. Jakob strebt an, eine reizende kugelrunde Null zu werden, eine Person sechsten Ranges im Weltleben. Ganz fern sind Robert Walser diese Wünsche nicht. Ihm sind auch die abstrusen Erziehungsmethoden bekannt, weil er 3 Jahre zuvor, bevor er die Arbeit an dem Roman begann, auf einer Dienerschule lernte. Das Dienen wurde zur Überlebensstrategie. Robert Walser, von dem neben den Romanen zahlreiche Prosaarbeiten, literarische und szenische Skizzen sowie Gedichte überliefert sind, wurde 1878 in Biel im Kanton Bern geboren. Er starb 1956 in Herisau in der dortigen Heil- und Pflegeanstalt. Bereits 1929 war Walser wegen Halluzinationen und Angstzuständen in eine Heilanstalt bei Bern eingeliefert worden. 1933 kam er dann nach Herisau. Er hatte die Anstalt, obwohl wieder bei Kräften und als Schriftsteller tätig, nie mehr verlassen. Institut Beniamenta. Ist Herr Beniamenta zu sprechen? Jawohl, mein Herr. Name? Jakob von Gunten. Hast du Geld dabei? Ja. So gib es her, rasch. Dürfte ich Sie um eine Quittung ersuchen? Schlinge wie du erhalten keine Quittung. Herr Vorsteher. Dies hier ist Jakob, der neue Schüler. Führe ihn ins Schulzimmer. Jakob von Gunten. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Robert Walser. Wir Knaben vom Institut Beniamenta werden es zu nichts bringen. Das heißt, wir werden alle etwas sehr Kleines und Untergeordnetes im späteren Leben sein. Der Unterricht, den wir genießen, besteht hauptsächlich darin, uns Geduld und Gehorsam einzuprägen. 2 Eigenschaften, die wenig oder gar keinen Erfolg versprechen. Innere Erfolge, ja. Doch was hat man von solchen? Geben einem innere Errungenschaften zu essen? Ich möchte gerne reich sein, in Droschken fahren und Gelder verschwinden. Ich habe mit Kraus, meinem Schulkameraden, darüber gesprochen, doch er hat nur verächtlich die Achsel gezuckt und mich nicht eines einzigen Wortes gewürdigt. Kraus besitzt Grundsätze. Er sitzt fest im Sattel. Er reitet auf der Zufriedenheit und das ist ein Gaul, den Personen, die galoppieren wollen, nicht besteigen mögen. Seit ich hier im Institut Beniamenta bin, habe ich es bereits fertiggebracht, mir zum Rätsel zu werden. Vielleicht steckt ein ganz, ganz gemeiner Mensch in mir. Vielleicht aber besitze ich aristokratische Adern. Ich weiß es nicht, aber das eine weiß ich bestimmt. Ich werde eine reizende, kugelrunde Null im späteren Leben sein.